das Paar. O du angenehmes Paar, o du angenehmes Paar, dir wird eitel heimbegeben, Gott wird dich ausziehen sehen und dich leiten immer da. Leiten immer.